kann mich beim Spitten sehen. Wenn ich spit, kann man mein Herz durch die Rippen sehen. Kann man meine Herz, kann man flimmern sehen. In der Ferne kann man das Meer schimmern sehen. Du bist live dabei, mir entrinnt die Materie. Sie ist mein, meine Art zu rhyme ist perfekt und geht jetzt in Serie. Ich wehre die Angriffe ab, weil ich Schlüsse hab, die so groß sind. Meine Flow schwemmt Küsten ab. Entweder hab ich golden, silbernen Schmuck oder steh im langen Atem vor der Villa von Gott. Wer weiß, wenn ich eins verstanden hab, dann dass alles möglich ist, solange ich nur diesen Gedanken hab. Und du meinst wirklich, dass ich dir was zu danken hätte? Mit Spaßen wie dir fühl ich locker ganze Städte. Du bist voll der Bastard, hab Erfolg, you can't touch this. Deutschraps Wolkenkratzer. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Eins, zwei, drei Palmen auf dem Boulevard. Und ich geh diesen Weg, keine Kompromisse mehr. Leute haben mein dummes Maul, bis ich sie dann ficke, yeah. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Vier, fünf, sechs Palmen auf dem Boulevard. Und ich geh diesen Weg, ich kann keine Rücksicht nehmen. Der Horizont geht auf, komm zu mir, das müsst ihr sehen. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Sieben, acht, neun Palmen auf dem Boulevard. Und ich steh zu meinem Wort, auch wenn die Nacht anbricht. FAL07, Big Time Hustler. Und ich bin sicher, ich gewinn, weil ich alle Spieler töte. Scherz, ich hab keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht. Ey, vielleicht verreck ich arm unter einer Brücke. Und meine Feinde machen Party, denn sie sind zum Glück gesund. Und vielleicht, vielleicht mach ich mich mit Mucke reich. Mucke spar, egal, ich mach solange ich Bock drauf hab. Picke Beats, spucke Bass. Warum machst du Mucke? Gib es zu, Homie, du hast keinen Bock auf Arzt. Und mein Doktor sagt, wenn sie so weitermachen, ist in zwei Jahren Schluss. Darum hab ich keinen Bock auf Arzt. Und du hast Bock auf Parts, book mich live, guck, ich weiß, wie wertvoll jeder Tag ist, als hätte mich ein Bus gestreift. Und gerade noch mal gut gegangen, mein Schutzengel war gerade noch an der Hupe dran. Und der Funkiller-Shit wurde geboren. 07 LP, mein Wort in deinem Ohr, let's go. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Eins, zwei, drei Palmen auf dem Boulevard. Und ich geh diesen Weg, keine Kompromisse mehr. Leute haben mein dummes Maul, bis ich sie dann ficke, yeah. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Vier, fünf, sechs Palmen auf dem Boulevard. Und ich geh diesen Weg, ich kann keine Rücksicht nehmen. Der Horizont geht auf, komm zu mir, das müsst ihr sehen. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Sieben, acht, neun Palmen auf dem Boulevard. Und ich steh zu meinem Wort, auch wenn die Nacht anbricht. FAL07, Big Time Hustler Shit. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Vier, fünf, sechs Palmen auf dem Boulevard. Und ich geh diesen Weg, keine Kompromisse mehr. Leute haben mein dummes Maul, bis ich sie dann ficke, yeah. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Vier, fünf, sechs Palmen auf dem Boulevard. Und ich geh diesen Weg, keine Rücksicht nehmen. Der Horizont geht auf, komm zu mir, das müsst ihr sehen. Wenn die Sonne untergeht, ist es wunderbar. Sieben, acht, neun Palmen auf dem Boulevard. Und ich steh zu meinem Wort, auch wenn die Nacht anbricht. FAL 07, Big Time Hustler Shit.